Er war hochgeflogen, um Familienangelegenheiten mit seinem Vater zu besprechen, die Vermögensmasse, das geänderte Testament, wie seine Mutter, die abgelegte Ehefrau, bedacht wurde. Sein Vater hatte ein umfassendes Vermögensverzeichnis aufgestellt, wünschte sich aber jetzt überraschenderweise eine Einigung in Anwesenheit des Sohnes, eine Anhörung. Er war groß, mit hellen Augen und einem glatten Gesicht, geistreich und durch verschlagen. Er war Richter gewesen, Karnevalskönig in der Stadt, ein Grande. Heutzutage muss sich jeder ständig auf die eigene Schulter klopfen, auch wenn es für lauter Selbstverständlichkeiten ist, sagte sein Vater und trat an das geschwungene Erkerfenster, dessen bleigefasste Scheiben in Rot und Grün und Gelb und Blau leuchteten. Er schaute auf die laubbedeckte Straße hinunter, als gäbe es da etwas Interessantes zu sehen. »Ich habe jede Selbstgefälligkeit abgelegt. Man kann doch auf nichts mehr stolz sein. Darauf musst du unbedingt aufpassen. Es ist nicht der schlimmste menschliche Makel, aber der mit dem größten Selbstbetrug und dem meisten Schmerzpotenzial.« »Ja«, sagte Sandy, »ich passe auf.« »Verstanden«, dachte er. Und das war das letzte Thema, über das sie sprachen. Sein Vater war ein Mann großer Ansagen und stürmisch gelernter, harter Lektionen. Mehr Anhörung wollte er nicht. Später wurde Sandy klar, dass es seinem Vater nur um die Vorkehrungen für die verlassene Ex-Frau gegangen war. Besonderen Dank erwartete er dafür auch nicht. All das hatte keine Bedeutung. Aber einen Moment lang, als er ihn zu verstehen glaubte, hatte sein Vater scheinbar über eine Tat oder eine Frage von großer Tragweite gesprochen, was gar nicht stimmte. Dieses Gespräch fiel ihm oft in den unerwartetsten Momenten ein, wie jetzt zum Beispiel, da er sich eher anderen, nach vorn gewandten Gedanken hätte widmen können, dem baldigen Abendessen, seiner Frau, den abwechslungsreichen, detailliert durchgesprochenen Angelegenheiten ihres Tages, worauf er sich schon freute. Diese letzte Stunde, die gerade mal so herumgebrachte Zeit mit Barbara, würde nicht durchgesprochen werden. Da gab es wenig bis gar nichts an Konsequenzen oder Auswirkungen zu bedenken. Kein Schaden war angerichtet, niemand war enttäuscht worden. Er würde sie einfach nicht wiedersehen. Schon daraus zog er ein gewisses, was war es? Ein Zutrauen vielleicht, aber auch nicht ganz. Wie sein Vater gesagt hatte, es gab wenig, worauf man stolz sein konnte. Nicht, dass das jetzt eine besondere Lebensmaxime gewesen wäre, aber damit würde er ganz gut über den Abend kommen. Und über die zahllosen Abende, die noch vor ihm lagen. Happy. Happy Camper rief am Freitag an, um ihnen mitzuteilen, dass Mick Riordan gestorben war und sie westwärts fahren würde, aber ob sie heute Abend vorbeikommen, ein Glas oder zwei oder drei auf den alten Krieger trinken könne und sich vielleicht an Tommy Thompsons Schulter ausheulen. Die Thompsons hatten die Jacobson Pars zum Abendessen inklusive Übernachtung eingeladen und Tommy war zum Einkaufen nach Camden hochgefahren für große Lammkoteletts und Sommermais und Beefsteaks. Die Kiste Montrachet stand schon bereit. Alle freuten sich auf das Feuer am Strand. Es war ihr jährliches, das Ritual zum Ende des Sommers in Maine. Sam und Esther, die aus Cape Maddock kamen, würden noch vor dem Kolumbustag nach Florida fliegen, Isla Morada. Tommy hatte natürlich sofort gesagt, ja, na klar, wie furchtbar, ohne einen Blick zu Janice. In den 90ern waren sie alle sechs eine Gang gewesen, als Tommy und Esther Parr ihre beste Zeit als Romanschriftsteller hatten und Janice und Sam mit dem Mega-Erfolg ihrer Galerie alle über Wasser hielten. Deswegen hatten die Thompsons ein ganzjahres Haus in Maine und eine Wohnung in der Rue Fort Vaux. Keiner arbeitete mehr so richtig, außer Esther Parr. Tommy Thompson hatte mit ein paar Romanen passable Zahlen geschrieben, aber er arbeitete nicht besonders gern. Mick Riordan war in den guten Jahren Esthers und Tommys Lektor gewesen. Er war Ire, sein Vater ein bis in die 20er Jahre in Dublin bekannter imagistischer Lyriker. Mick kam vom Trinity College, hatte einen humoristischen Roman verfasst, fürs literarische Feuilleton und beim Radio gearbeitet, hatte angefangen, sich mit seinem Stilgefühl einen Namen zu machen und wollte nun ein Mädchen aus Roscommon heiraten, das er von der Uni kannte. Aber dann beschloss er einfach, dass New York die neue Zukunft war. Er war groß, fleischig, auf eine weiche Art gut aussehend, hatte widerspenstige Haare wie sein Vater und blassblaue Augen. Wenn er mit Höhergestellten zu tun hatte, brauchte er etwas witzig, geistreiches, konfliktvermeidendes, vertrauensvolles in die Beziehung. Er war ein Freund des Alkohols und er war ein Freund der Frauen. Er gab damit an, dass er fast denselben Nachnamen hatte wie der berüchtigte Kommunist O'Riordan. Dank Beziehungen seines Vaters bekam er einen Job bei Berenson & Webb und wollte, wie so viele, nur so lange arbeiten, bis ihn sein zweiter Roman in den Ruhm und die vielgepriesene amerikanische Literaturszene, so viel größer als im kleinen Dublin, hineinkatapultieren würde. Es kam nicht mal annähernd dazu. Es sollte keinen zweiten Roman geben, auch nicht den Versuch einer Handvoll Erzählungen. Lektor sein war kinderleicht, stellt er fest. Talent herausbringen, das lag ihm mehr als Talent hervorbringen. Außerdem begeisterte ihn die Verlagsbranche, die Clubs, die neuesten Restaurants, die Empfänge mit den Drinks, die späten Abendessen mit den smarten Autorenkumpeln. New York war nicht der Duke Pub und Jagdwochenenden und Schwimmen im Meer und das Hotel Abbey und Abendessen bis nach dem Morgengrauen im Landhaus von irgendwem, aber es war dort, wo alles Wichtige anfing. In Irland hörte es auf. Amerikaner litten an intellektueller Verstopfung, konnten sich nicht anständig unterhalten, geschweige denn ein Lied singen, tranken nicht genug, legten jedes Wort auf die Goldwaage und lachten selten von Herzen. Aber es war dort bei all dem authentisch und bejahend. Ein freundlicher, geistesgegenwärtiger, gut aussehender irischer Paddy stach heraus und konnte sich einen annehmbaren Platz erarbeiten, auch wenn das in puncto Leistung nur ein semiliterarischer Platz war. Nach kurzer Zeit hatte er jemand anders geheiratet, rasch zwei Töchter hervorgebracht, war nach Bronxville in ein Haus auf der Broad Avenue gezogen und das war das. So konnte das Leben gern immer weitergehen, den späten Zug in die Stadt nehmen und den noch viel späteren wieder nach Hause, an den Wochenenden lesen, die Mädchen hinbringen, wo sie hin mussten, bis sie älter waren, und im Sommer mit Marilyn auf das Anwesen ihrer Familie fahren, an einem See in den Adirondack-Bergen. Manchmal wehte ihn, das musste er zugeben, der Hauch des Gefühls an, im Leben nur ein Zuschauer zu sein. Aber in Amerika, da war jeder ein Zuschauer. Seinem Eindruck nach war keiner bei irgendetwas hundertprozentig dabei. 1970 war er 40. Die Kinder waren schon fast keine Teenager mehr. Er hatte sich scheiden lassen, nachdem er Barbie Kemper, Happy, auf einer Wochenendkunstparty in Vermont kennengelernt hatte. Sie war Bildhauerin. Er hatte mit ihr spontan in Cabo San Lucas einen draufgemacht und das war's mit der Ehe. Er wohnte jetzt an der Upper West Side, Barbie im Village, wo ihr Mann schon in jungen Jahren gestorben war. Mick polierte mittlerweile seinen schillernden Hochglanzruf. Er machte aus literarisch mäßig guten Romanen Cours célèbre. Er fühlte sich mit Schriftstellern aller Altersklassen wohl, rauchte gern seine Camels, trank gern einen im Grammy oder im White Horse bei Raoul's und in der Oak Bar. Er mochte Jazz, mochte die Hamptons und das North Shore und hatte sich in Beck's Harbor in Maine ein kleines Hummerfischerhaus am Meer gekauft, wohin er sich jeden August den ganzen Monat lang zum Lesen zurückzog. »Mir ist, als wäre ich weit vorangekommen«, sagte Mick Riordan dann, »und es wäre doch keine sehr weite Reise gewesen.« Sein Leben war rund und selbstbestimmt, weit weg von dem hohen, düsteren Backsteinherrenhaus in Ballsbridge, wo sein Vater seine Reden geschwungen hatte. Beide Eltern waren seit Jahrzehnten verstorben. Fast war es, sagte Mick oft, als hätte er, der unterm Strich nur halb ihre war, die besten Teile abbekommen, nichts von dem ollen Kackkrempel. Bobby und er zogen nicht zusammen. Sie hatte zwei Lurcher, die er nicht mochte, daraus machte er auch keinen Hehl. In den 80ern und 90ern war sie mit ihren großen kinetischen solarbetriebenen Metallglasinstallationen für den Außenbereich bekannt geworden, die die Verschiebungen der Sternbilder nachahmten und in verschiedenen Jahreszeiten verschieden tropiert waren. Viele Leute in Bucks County und Connecticut und Taos besaßen eine Happy Camper. Ihre Werke reframten die Naturwelt, vor allem den Ozean, in neuer, mysteriös erhellender Weise. Manche Menschen fanden, nur in deren Nähe zu sein, verändere sie. Sam Jacobson vertrat sie für die Galerie und ein Weilchen war sie in aller Munde und auf allen Zeitschriften, wurde von Interview, Vanity Fair und Der Spiegel porträtiert, wurde mit ihren Lurchern auf dem Morrissey-Anwesen in Paris und in Moskau fotografiert. Sie gewöhnte sich eine Uniform an, große blau getönte Fliegerbrille, gedacht für eine angeborene Krankheit der Augenlider, die sie nicht hatte, Birkenstock-Sandalen und grellbunte Röhrenjeans in Gelb, Pink, Grün. Sie wog nur knapp über 45 Kilo, war klein und zerbrechlich und mürrisch, was ihrem Namen einen interessanten Beiklang gab: Happy. Ihr Vater, beliebter Kantor in einer Reformgemeinde in Riverdale, hatte ihr den Namen gegeben, als sie im Kindesalter war, obwohl sie, wie er betonte, normalerweise alles andere sei. Sie war auf dem Sarah Lawrence Kunstcollege gewesen, mit den ganzen anderen Neurotikern, wie Mick Riordan oft sagte, wenn er zu tief ins Glas geschaut hatte. Die Verbindung zwischen ihm und Happy, sagte er im Älterwerden, sei eine Mariage de Convenance, nur ohne Ehe und mit ziemlich wenig Vernunft. Sie stritten sich, sie vertrugen sich, sie machten lange Autoreisen, sie tranken extrem viel. Sie waren berüchtigt für unschöne Scharmützel bei teuren Essen und allen, die das einmal miterlebt hatten, darunter auch Tommy und Janice und die Jacobson Pars, tat es leid. Happy fuhr öfter für ihre Skulpturen nach Taos und überließ Mick seinem Schicksal. Sie war 15 Jahre jünger. Mit der Zeit arbeitete er nur noch halbtags bei Berenson und Webb. Er verkaufte das Haus in Maine, als seine Töchter nicht mehr hinfuhren, und kaufte ein kleineres Steincottage in Watch Hill, Rhode Island, von wo er bequem auf den Zug kam. Er verbrachte allmählich immer mehr Zeit auf dem Land, malte aus Spaß kleine Ölbilder à la Jack Yeats und spielte Kanaster mit den älteren Schriftstellern, die in der Nähe wohnten. In die Stadt fuhr er nur noch, wenn er musste. Da kam er dann bei Freunden mit Gästezimmer unter. Er nahm fast einen halben Zentner zu und fand, er komme immer mehr auf den älteren Brandon Bean raus, wenn der überhaupt älter geworden wäre. Es gab Gerüchte, dass er Lungenprobleme habe, aber ignoriere. Plötzlich, es wirkte sehr plötzlich, bestand das Leben daraus. Und aus nicht viel mehr. Pläne waren jetzt nur noch kleinere Pläne oder gar keine Pläne mehr. Reisen wurden ins Auge gefasst, dann verworfen. Freunde wurden nach Watch Hill eingeladen, dann wurde das irgendwie verschoben. Happy fuhr mit ihrem Willys Oldtimer hoch zu Mick, manchmal an seinem Geburtstag, immer ohne die Hunde. Sie blieb nie lang, aber danach noch bei Bildhauerfreunden in Mystic. Mick war schlicht alt geworden, so wurde das im Allgemeinen eingeschätzt. Dabei war er weiterhin eine angenehme Gesellschaft und mochte Besuch, auch wenn er in seinem Cottage kein Gästezimmer hatte. Er spielte Speed Scrabble mit jedem, der es wollte, war überhaupt gut in Gesellschaftsspielen, trank Martini-Cocktails und sah im Fernsehen nur BBC. Er fuhr zwar nicht mehr gern selbst, ließ sich aber gern auf einen Ausflug in die kleinen saisonalen Städtchen die Küste rauf und runter mitnehmen, nach Weaker Park, Quanacontalk, Charleston Beach. Eher wie England statt Irland. Der Verlag hielt ihn symbolisch im Team zu einer reduzierten Honorarpauschale, die er für meinen Abschied nannte. Es klang durch, dass sein Dichtervater ihm genügend hinterlassen hatte, damit er in Würde und mit einem Restbestand an Geld aus dem Leben gehen konnte, wenn es soweit war. Er blieb, in seinen Worten, angenehm, zumindest teilweise brauchbar. Und trotz des zusätzlichen Gewichts, das seinen Knien schwer zu schaffen machte, auch immer noch halbwegs gut aussehend. Er behielt seine Haare. Wer ihm nahe stand, Tommy und Jen weniger als Esther und Sam, fand ihn soweit in Ordnung. Aber sie fanden auch, dass Happy ein bisschen öfter nach ihm sehen sollte, als sie es tat. Anderen, weniger eng Bekannten, war Mick Riordan noch ein Begriff. Aber sie dachten, er sei vielleicht verstorben oder nach Irland zurückgekehrt, was aber nie geplant war. Irland, sagte Mick, hatte seinen Platz im letzten Jahrtausend, aber jetzt hat es jedes Gefühl für den historischen Zeitpunkt verloren. Etwas, was den USA schon immer egal war. Und dann war er gestorben. Eine Woche zuvor hatte er einen kleinen Schlaganfall gehabt. Seitdem hatte er so ein Kribbeln auf einer Seite, war aber immer noch einsatzfähig. Er schaffte es, Happy in New York anzurufen und sie davon zu unterrichten. Eine weitere ärztliche Behandlung erschien unnötig. Mick war nicht scharf auf Ärzte. An dem Tag, als er anrief, konnte Happy nicht weg, kam aber 3 Tage später mit ihren Hunden im Willys hochgefahren. Es war Anfang September. Mick war auf der vorderen Veranda, als sie vorfuhr, humpelte fröhlich mit einem Stock und einer Bloody Mary durch die Gegend. Er hatte echten Pimento-Käse gemacht, ein Lieblingsgericht. Er schickte Leute zum Einkaufen. Die Lurcher kamen in den umzäunten hinteren Garten, wo sie sich darauf beschränkten, nur herumzubuddeln. Mick ging es augenscheinlich nicht gut. Irgendetwas stimmte nicht. Er ging schiefer als sonst und hatte auch nicht seine normale Farbe, erzählte Happy den Thompsons und den Jacobson Pars. Sie verkündete ihm, sie würde ihn am nächsten Morgen ins Rhode Island Hospital bringen. Mick fügte sich. Ihr Kantorenvater war an einem Schlaganfall gestorben und sie wusste, die kamen typischerweise immer im Zweier- oder Dreierpack. Wer wusste denn, wie viele Mick schon hinter sich hatte? Sie machte einige Telefonate mit der Unimedizin an der Brown. So wurde seine Einlieferung arrangiert. Happy ging auf den Farmers Market in Westerly, um fürs Abendessen einzukaufen, brachte Schwertfisch, seinen Lieblingskopfsalat und grüne Bohnen. Mick würde die Vinaigrette machen. Um 6 genehmigten sie sich einen echten Drink, Martini, und sprachen über einen Roman, der ihm zugeschickt worden war, weil man seine Meinung, die eines erfahrenen Lektors, hören wollte, was ihm gefiel. Er half dabei, den Salat trocken zu schleudern und saß ansonsten mit seinem zweiten Drink am Küchentisch. Er wurde still, als sei er ganz mit seinen Arbeitsaufgaben beschäftigt. Happy achtete nicht besonders auf ihn, so schlimm schienen die Dinge nicht zu stehen. »Ich habe angefangen zu planen, wie ich«, sagte Mick und verstummte. Sie warf ihm einen Blick von der Spüle aus zu. Es war 8 Uhr. Auf dem Meer lag immer noch blendendes Licht. Draußen hörte man die Halsbänder der Hunde klingeln, während sie die Stockrosen genauer inspizierten. Mick schien, sagte sie später, im Sitzen zu schlafen. Nach ein paar Drinks nickte inzwischen immer schnell ein. Sie konnte ihn auf seinen Stuhl dösen lassen und aufwecken, wenn der Fisch pochiert war. Sie stellte etwas Musik an. Vom Fenster drang der kühle Abend herein. Chet Baker, Johnny Hartman, die hörte Mick gern. My one and only love. Aus irgendeinem Grund sagte sie seinen Namen, obwohl der Fisch noch gar nicht fertig war. Sie sagte zu Tommy, plötzlich hätte sie genau gewusst, dass er tot war. Die Hand noch auf dem Salat liegend. Und tot war er. Friedlich, sagte Happy. Als wäre das, wofür er angefangen hatte zu planen, sein Sterben gewesen. Erst 73. Alle dachten, er wäre älter gewesen. Sie sagte, sie hätte nicht gleich geweint, sondern vor allem erst mal die Töchter angerufen. Tommy Thompson fuhr ins Dorf zurück, kaufte noch 2 Lammkoteletts und noch mehr Tomaten und Maiskolben, bei denen man die Körner rauslösen konnte, so wie es Janice mochte. Für Happys Ankunft kaufte er eine Flasche Gin und Oliven. Janice und er hatten vor einer Weile eine Alkoholpause beschlossen und Sam und Esther waren sowieso schon Abstinenzler. Wie in der Geschichte von Fitzgerald, hatte Esther gesagt. Die in Paris mit der kleinen Tochter, die der Held nie zurückbekommen wird wegen des Trinkens und der bösen Schwester. Jeder kannte die Geschichte, aber keiner konnte sich an den Titel erinnern. Esther wusste sogar noch eine Zeile auswendig. Er war kein junger Mann mehr mit lauter netten Ideen und Zukunftsträumen. Geschieht ihm recht, fügte Esther hinzu, die Fitzgerald bewunderte, obwohl er ein totaler Mistkerl gewesen war. Keiner las ihn mehr und Frauen hassten ihn. Ich dachte immer, das sei von Hemingway, sagte Sam. Happy hatte angerufen und ihre voraussichtliche Ankunft für 8 Uhr angekündigt. Sie fahre gerade an Kittery vorbei. Noch 2 Stunden, wenig Verkehr vorausgesetzt. Tommy hörte in Happys Stimme das verräterisch Kehlige und den vollen Klang und die übersorgfältige Aussprache. Mit anderen Worten, sie hatte schon etwas getrunken. Ihre Königinnenstimme, hatte Mick das genannt. Perfekt für Kundgebungen aller Art. Eigentlich konnten sie, dachte Tommy, noch alle früh schlafen gehen. Gespräche über Mick, sofern es sie brauchte, konnten beim Frühstück auf der Terrasse stattfinden. Happy konnte das kleine Zimmer im Gästehaus nehmen, Sam und Esther hatten das andere. Die Hunde, falls sie sie dabei hatte, konnten im Auto schlafen. Es war nachts jetzt kühl genug dafür. Um 7:30 war das Meer mit der einsetzenden Ebbe von den Felsen in der Nähe abgelaufen, weit genug, um dort eine Feuergrube auszuheben. Sam und er gingen mit Schaufeln und Anzündholz in einen Papiersack hinunter. Auf der Seemauer hatte Tommy schon Treibholz für das Feuer zum Trocknen ausgelegt. Jan und er setzten sich oft zum Sonnenuntergang mit einer Flasche Wein hier unten hin. Da von der Landzunge her eine stetige Brise wehte, gab es nur wenige Mücken. Sam und er gruben eine Weile. Dann setzte sich Sam auf die Treppen zum Strand und rauchte eine Zigarette. Das genoss er. So eine Sandgrube war keine harte Arbeit. Und bis zum nächsten Morgen war sie angenehmerweise wieder aufgefüllt. Ein Eistaucher saß auf der gläsernen Meeroberfläche und rief einen anderen, den man nicht sehen konnte, der aber antwortete. Stimmen aus anderen Häusern von anderen Abenden taumelten quer über die Bucht. Jemand hämmerte mit einem Hammer auf Holz. Ein Hummerboot lag unbewegt einen guten 1/2 Kilometer draußen. Der Kapitän bastelte an dem Motor herum. Jen und Esther waren oben im Haus beim Kochen und demnächst fertig.